Berichte vom Tatort. Erstens. Die nie gepflückten Brombeeren am Bahndamm waren winzig geworden. Vertrocknet, nur Nebel und Niesel, ihr geschmackloser Saft, hingen sie schwarz und verschrumpelt am laublosen Ast. Am Zweige die Dornen sichtbar, ein kühnes Senftütchen, es schimmerte gelb, verloren bei der letzten Kerbe durch das mit Tropfen behangene Gestrüpp. Und gelb leuchtete noch tiefer im Dickicht das Plastik eines Schuhs im Gebüsch. Gelbe Gummistiefel. Die Augenhöhlen des Trägers dunkel, im Eimerchen neben ihm Ratten. Der Akku meines Handys leer. Zweitens. Blutbuchenlaub bedeckte den Boden im herbstlichen Walde rostrot. Zwischen dunklen Tannen dann die ersten Pilze. Das Messer gezückt, sah mein Auge große Morcheln mit dem Messer gebückt. Ein Fetzen Stoff, ein Fetzen Hose, eine Bluse in Fetzen, rostende Haut auf totem Holz. Mein Blick striff umher, er blickte schweifend, bleiche Wangen, er starrte. Das Messer, es fiel weich, und beim Handy im Wald kein Empfang. In der großen Stadt, alles dreht sich und lärmt wie ein buntes Karussell menschlichen Treibens. Der letzte Schluck, der war zu viel, ich suche einen Abort auf. Schneller Schritt, mein Arm erscheint, Türe fliegt auf, doch hä? Da hängt ein Arm neben raus, passender, in der Vene, eine Spritze. Jetzt ist das Karussell in meinem Magen, ich taumle rückwärts, Fisch in den Taschen nach meinem Handy. Oh Gott, ich hab's im Taxi vergessen. Viertens und letztens. Die letzten Besucher des Strandbads, sie waren schon längst daheim. Schwarz wie Öl glänzte der nächtliche See im halben Mond der lauen Nacht. Wir wollten schwimmen, standen bereits mit kurzen Hosen barfuß im Wasser. Doch etwas trieb im See umher, die krausen Wellen trieben es näher. Ein Torso, leblos bleich. Finger aufgedunsen, viel mehr als nach 2 Stunden Wanne. Die Augen viel zu weiß, starrte er uns an, ohne was zu sagen, ohne zu atmen, ohne zu blinzeln und viel, viel zu lang. Der hektischen Hand entglitt das Cellphone ins Reich kalter Fische. Stumm.